Book 2 21 21 21 Percakapan kecil 2 Small talk 2 Small talk 2 Dari mana asal Anda? Woher kommen Sie? Woher kommen Sie? Dari Basel. Aus Basel. Aus Basel. Basel terletak di Swiss. Basel liegt in der Schweiz. Basel liegt in der Schweiz. Bolehkah saya memperkenalkan Anda dengan Bapak Müller? Darf ich Ihnen Herrn Müller vorstellen? Darf ich Ihnen Herrn Müller vorstellen? Dia adalah orang asing. Er ist Ausländer. Er ist Ausländer. Dia berbicara beberapa bahasa. Er spricht mehrere Sprachen. Er spricht mehrere Sprachen. Apakah ini pertama kalinya Anda kemari? Sind Sie zum ersten Mal hier? Sind Sie zum ersten Mal hier? Tidak, saya pernah kemari tahun kemarin. Nein, ich war schon letztes Jahr hier. Nein, ich war schon letztes Jahr hier. Tapi hanya satu minggu. Aber nur eine Woche lang. Aber nur eine Woche lang. Apakah Anda suka di sini? Wie gefällt es Ihnen bei uns? Wie gefällt es Ihnen bei uns? Sangat suka. Orang-orangnya ramah. Sehr gut. Die Leute sind nett. Sehr gut. Die Leute sind nett. Dan saya suka pemandangannya juga. Und die Landschaft gefällt mir auch. Und die Landschaft gefällt mir auch. Apa pekerjaan Anda? Was sind Sie von Beruf? Was sind Sie von Beruf? Saya penerjemah. Ich bin Übersetzer. Ich bin Übersetzer. Saya menerjemahkan buku-buku. Ich übersetze Bücher. Ich übersetze Bücher. Anda kemari sendiri? Sind Sie allein hier? Sind Sie allein hier? Tidak. Istri saya juga ada di sini. Tidak. Suami saya juga ada di sini. Nein. Meine Frau, mein Mann ist auch hier. Nein. Meine Frau, mein Mann ist auch hier. Dan di sana itu kedua anak kami. Und dort sind meine beiden Kinder. Und dort sind meine beiden Kinder.